Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gruppensex. Ich möchte mit euch reden, wie ihr schon Erfahrungen in Sachen Gruppensex gemacht habt. Wie war's? Würdet ihr es wieder tun? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt und höre im Hintergrund schon jemanden rascheln. Und das ist der Jan, glaube ich. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo Jan, 29 Jahre alt. Richtig, ja. Und schon Gruppensex erfahren. Ja. Was heißt zunächst, schon? Zunächst? Entschuldigung, ich wollte erstmal ein Kompliment an eure Sendung machen. Danke. Und gleichzeitig eine kleine Beschwerde, was die Sendezeit betrifft. Ja. Weil das ist immer, wenn man beruflich ein bisschen engagiert ist, leider etwas problematisch. Aber Leute, ich habe heute alleine erst zwei alte Kassetten von dir gefunden, weil ich nachts mal durchlaufen lasse. Ja. Naja, gut, zum Thema zurück, ja. Genau. Also, ja. du hast Erfahrungen schon gesammelt. Richtig, ja. Ich habe schon mal zwei Beziehungen hinter mir, wo ich sagen muss, die erste Beziehung ist leider, möchte ich heute behaupten, war mit einer der Gründe, warum die mit daran kaputt gegangen ist. Weil ihr Gruppensex-Erlebnisse gemacht habt? Richtig, ja. Ah, warum? Ja, sag ich mal, der Entschluss kam von beiden. Aber ich habe mich doch mehr oder weniger, also wir haben zunächst erst einmal einen Dreier probiert mit einem Mann, das war aber nicht ganz so toll gewesen, worauf wir dann gesagt haben, okay, wir probieren mal wie heißen die Swingerclubs. Ja, genau. Lass mich vorher, bevor du es weiter erzählst, fragen, ist die erste Idee von deiner damaligen Freundin ausgegangen oder von dir? Oder ist es wirklich irgendwie so in der Gemeinschaft entstanden? Es ist in der Gemeinschaft entstanden. Also mit dem Mann, das war nicht der Reißer, dann seid ihr in den Swingerclub gegangen. Richtig, ja. Und daraufhin hat man uns erstmal ein Vierteljahr lang Platz gelassen, weil wir mussten erstmal beide Tore nachdenken und es war doch nicht so das, was wir erwartet haben. Und daraufhin haben wir dann mal probiert, auf Annoncen in der privaten Atmosphäre halt das Ganze mal zu probieren und damit haben wir eigentlich bessere Erfahrungen gesammelt. Also in den Swingerclub, das war es auch nicht? Nicht so richtig, nein. Das war es auch nicht. Erfahrung zu sammeln und dabei anonym zu bleiben, sage ich mal, ist eigentlich die richtige Schiene. Was hat euch denn in diesem Swingerclub nicht gefallen, dass ihr gesagt habt, nee, machen wir nicht nochmal oder weiter? Ich sag mal, die Erfahrung der anderen war es gewesen, weil wir einfach unerfahren waren. Die sind eigentlich auf uns zugetrampelt und wir wollten nur erstmal rumschauen und wir haben uns da ein bisschen überrollt geführt. Ich verstehe. Dann habt ihr euch da auch zurückgezogen und privat annonciert. Erstmal auf Annoncen geantwortet, das lief dann auch nicht so ganz, da haben sie immer so die Falschen gemeldet, sprich die Annoncen haben mehr versprochen, als dahinter gesteckt hat. Und dann haben wir selbst annonciert und dann haben wir eigentlich auch ein paar gefunden, wo das eigentlich auch alles wunderbar lief, wo man sich dann eigentlich nicht mal beschweren konnte. Also Pärchen dann? Richtig, ja. Ihr habt euch dann immer mit einem Mann und einer Frau dann gleichzeitig getroffen? Richtig, ja. Ein paar. Was habt ihr mit denen gemacht? Puh, ja, Partnertausch haben wir mal probiert und auch, sag ich mal, alle vier gemeinsam. Wobei ich sagen muss, was in der Szene eigentlich sehr häufig ist, was mich eigentlich ein bisschen wundert, Frauen bi untereinander ist eigentlich kein Problem. Aber sag ich mal, Männer bi untereinander, also möchte ich selbst auch nicht und kenne ich von anderen eigentlich auch nicht. Also was mich eigentlich irgendwo ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Ist eher die Seltenheit, dass die Mädels miteinander was machen, ist üblicher. Ja, komisch eigentlich, ne? Warum ist das so? Sind die Männer da eher verklemmt und passt das nicht so zum männlichen Habitus? Das liegt irgendwo an der Erziehung, ja, denke ich mal. Ja. Weil ich sag mal, Männer müssen ja immer so den harten raushängen lassen, so den harten Kerl. Kann ich mich selbst auch nicht von abstreifen, ist richtig. Und sag ich mal, die Mädels, na, bei denen ist das, sag ich mal, doch, wenn man so sieht, wie die miteinander umgehen, ist halt was ganz anderes. Also Partnertausch habt ihr aber schon gemacht, auf jeden Fall. Aber es ging jetzt nicht dann jeder mit jedem, weil die Männer das nicht so wollten. Richtig, ja, ja. Wie lange habt ihr das praktiziert? Das lief ca. anderthalb Jahre. Hattet ihr denn nebenher so für euch alleine dann auch noch eine für euch befriedigende Sexualität oder lief das immer nur in der Gruppe ab? Nein, im Gegenteil. Ich muss so ja sagen, es hat unsere Sexualität mit beflügelt. Weil ich war damals auch der Meinung gewesen, wenn ich das so mit anderen Pärchen vergleiche, ich verstehe es irgendwo nicht, wenn die sich, sag ich mal, heimlich gegenseitig da irgendwie fremdgehen und sich da, wenn ich es mal so vulgär sagen darf, bescheiden tun. Ne? Also bei euch war das ganz offen. Erklär doch mal, wieso das eure Sexualität beflügelt hat, wenn ihr ab und zu mit einem anderen Paar zusammen Sex hattet? Ja, weil man hat sich irgendwo neue Ideen geholt. Mhm. Es hat, ja, die Ideen waren es halt einfach. Mhm. Ist das denn nicht so im ersten Moment, ich meine so die ersten Male, schon irgendwie ein bisschen seltsam? Schämt man sich da nicht, dann so die Hüllen fallen zu lassen und so richtig zur Sache zu gehen? Auf jeden Fall. Ich denke mal, das war ja auch der Reinfall gewesen, warum das damals mit dem Partnerclub nicht funktioniert hat. Mhm. Weil wir einfach zu unerfahren waren, mhm. alle beide. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, eigentlich ist dieses, dass wir Gruppensex gemacht haben, meine Freundin und ich, der Grund gewesen, dass auch die Beziehung auseinandergegangen ist. Ja, richtig. Warum? Weil sich das einfach nachher alles anders entwickelt hat. Ich muss sagen, ich habe bis heute noch das Gefühl, dass meine damalige Freundin dadurch erstmal so richtig auf den Geschmack gekommen ist. Ach so. Ich verstehe. Ja, kann ich anders nicht sagen. Ich bin dann nachher zur Bundeswehr gekommen und habe dann einfach mitgekriegt, dass sie einen nach dem anderen neben mir gehabt hat. Das heißt, also despektierlich gesagt, sie ist dir danach aus dem Ruder gelaufen. Richtig, ja. Ja. So muss ich das knallhart sagen. Ja. Ja. Nun passiert das ja eigentlich nicht, wenn man als Pärchen sich sicher ist, ne? Und wenn man sich im Klaren darüber ist, was man da möchte. Ne? Ich habe schon von Pärchen gehört, die so in sich ruhen und die gesagt haben, okay, wir haben unsere Liebe, aber wir machen das auch noch miteinander und die leben wunderbar damit. Aufgrund dieser Erfahrung, die du dir jetzt gemacht hast, dass deine Freundin dir quasi weggelaufen ist oder dass dir auf den Geschmack gekommen ist, wie du sagst, würdest du deshalb so etwas nicht wieder machen? Doch, auf jeden Fall. Wie sieht's denn im Moment aus? Nicht in der Beziehung. Zurzeit bin ich Single, aber ich sag mal, wenn ich so eine Frau finde und ich sag mal, die Sexualität irgendwo monoton wird, sehe ich das zumindest als Alternative, wenn beide mit einverstanden sind. Also würdest du durchaus wieder machen. Ja. Aber interessant, es ist doch ein Zeichen dafür, dass die Sexualität dann in der Partnerschaft irgendwie zu einem gewissen Stillstand gekommen ist, wenn man sich so etwas sucht. Würdest du das so sehen? Naja, ich würde mal sagen, man muss erstmal anfangen, Sex und Liebe miteinander voneinander trennen können. Mhm. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Das ist klar, ja. Und das nächste ist, man sieht das ja auch bei anderen Paaren, wenn die länger zusammen sind, das funktioniert einfach dann nicht mehr so. Mhm. Und ich sag mal, es gibt dann nur zweierlei Sachen meiner Meinung nach. Entweder man macht es heimlich, man sucht sich eine Geliebte, oder man macht es mit einem Partner zusammen und geht diesen Weg. Mhm. Und da bevorzuge ich lieber diesen Weg, als wenn man es heimlich macht. Ich danke dir für deinen Anruf, Jan. Und wünsche dir, dass du bald wieder eine Liebe findest und vielleicht dann auch wieder tolle Erlebnisse hast, wie auch immer. Alles klar. Alles Gute, wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich habe ein paar Faxe, die ich euch vorlesen möchte. Fangen wir an mit diesem hier. Hallo Jürgen und guten Morgen. Ich habe heute entdeckt, dass du endlich wieder deine allseits beliebte Sendung machst. Ich habe diese schon seit langem vermisst. Deine Themen sind immer interessant für mich. Und bei vielen Anrufern leide ich mit ihnen. Umso lieber sind mir die, die Positives berichten. Hier schreibt ein weiblicher Fan, 66 Jahre alt. Alle sagen, mach weiter so. Und dem schließe ich mich an. Liebe Grüße von Friede. Das finde ich sehr nett. Aus Schesel. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ich glaube, Norddeutschland. Vielen, vielen lieben Dank an Friede. Dann schreibt der Sven, 27 Jahre aus Bad Wildungen. Hallo Domian, meine ganze Clique hat dich den ganzen Sommer über vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt haben wir wieder viel Gesprächsstoff. Übrigens wäre es bei uns neulich auch fast zu einer Gruppensex-Session gekommen, aber leider haben die Mädels gekniffen. Feuer sie doch heute Nacht bitte mal an, dass sie demnächst mitmachen sollen. Also liebe Mädels in Bad Wildungen, wenn die Jungs demnächst Gruppensex machen wollen, macht doch mal mit. Versucht doch mal. Vielleicht ist es ja auch ganz nett. Matthias ist dran. Matthias ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Matthias. Ja. Gruppensex, Thema. Du. Also Gruppensex, ja. Was habe ich dazu zu sagen? Also ich muss sagen, Gruppensex finde ich persönlich ziemlich aufregend, weil ich habe meine ersten Erfahrungen damals im Swingerclub gemacht mit einer Freundin. Ehrlich? Deine ersten sexuellen Erfahrungen? Nein, jetzt nicht die ersten sexuellen Erfahrungen, aber die ersten sexuellen Erfahrungen jetzt im Gruppensexbereich. Wie alt? Du bist jetzt gerade mal 17. Wie alt warst du da? Ja, da war ich 16. Ja, bin gerade 16 geworden. Und da bist du mit deiner Freundin in einen Swingerclub gegangen? Nein, also es war meine beste Freundin, muss ich dazu sagen, weil ja, ich stehe auf Männer und also es war meine beste Freundin und sie hat eben, also wir haben gemeinsam einen Kumpel und der hat davon immer erzählt, hey, Swingerclub und so. Und ich muss dazu sagen, also ich sehe nicht aus wie 17, ich habe auch noch nie in irgendeiner Diskothek einen Ausweis vorlegen müssen oder mit 14 beim Zigaretten holen habe ich auch noch nie einen Ausweis vorlegen müssen. Also eher wie 27 siehst du aus? ja, naja, gut, ich selber schätze mich da vielleicht nicht so ein. Gut, aber auf jeden Fall älter. Ja, überhaupt ein bisschen älter aus. War das ein schwuler Club, in dem du warst? Nein, das war ein ganz normaler Pärchenclub. Weil die Freundin, deine Freundin, beste Freundin auch mit war? Ja. Mhm. Und ja, wir sind da als Pärchen reingegangen und gut, ich habe mir dann eben halt erhofft, dass ich vielleicht doch mit einem anderen Mann und oder vielleicht auch zwei Männern bei eben Gruppensex und gut, und letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass ich mit meiner Freundin und einem Mann zusammen Sex hatte, wobei ich aber mit meiner Freundin weniger zu tun hatte. Mhm. Ja, da ich eben halt auf Männer stehe und ja. Aber dennoch hast du auch einen sexuellen Draht zu deiner Freundin, zu deiner besten Freundin, zumindest gehabt damals. Wir sind heute immer noch sehr gut in Kontakt, also davon abgesehen. Aber bei uns ist nie was auf sexueller Weise gelaufen. Ja, aber doch, in dem Zimmerclub dann ja doch, wie du gerade gesagt hast. Ja, aber nicht wir persönlich. Also zwar schon zusammen, aber nicht, dass ich sie befriedigt hat oder sie mich. Also war das auch eher so ein Vorwand, um den anderen Mann ranzuholen? Vielleicht. Dass ihr beide euch als Pärchen da verkauft habt? Ja, auch. Nun hat ja gerade der Jan, der erste Anrufer, gesagt, dass es gerade auch in den Swingerclub-Szenen schwierig ist. Die Mädels machen viel miteinander. Da gibt es eher die bisexuelle Veranlagung, die gelebt wird. Aber den Männern ist das nicht so. Wie hat denn der Mann, mit dem du oder ihr dann Kontakt hattet, darauf reagiert, dass du ihn auch angrabelst? Ja, eigentlich positiv, weil Stolz sonst hat er nicht mitgemacht. Aber ich muss dazu sagen, also wir mussten ja nicht lange suchen, aber man musste sich eben schon, also man musste austesten, wer eben genau auf dieser Wellenlänge liegt. Also es ist schwer zu finden, sage ich mal so. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Man wandert da zum ersten Mal in so einen Club, kennt sich ja ähnlich aus, wie die Verhaltensrituale da so sind. Ja, so aufregend. Das glaube ich in der Tat, ja. Und bis man dann jemand, wie verständigt man sich denn da, ob man will und was man will und ob man anfängt und wo man anfängt und sowas alles? Gut, ich sage mal, ich bin so der direkte Typ, also ich gehe auf die Leute zu und ja, sag ihnen halt, was Sache ist, was ich will, was ich nicht will und gut, das habe ich auch in diesem Club gemacht. Also die viele Reaktionen waren eben halt, nee, so nicht und ach, mit einem Mann, nee, ich weiß nicht und ja, nachher war dann eben einer dabei, der gemeint hat, na gut und... Wie alt war der? War der viel älter als du? Ja, der war 24. Na gut, das geht ja dann noch. Ja. Wie weit ist es denn, also es war so eine Dreierkonstellation, deine Freundin, du und dieser Mann, wie weit ist es denn zwischen dir und diesem Mann gegangen? Was habt ihr gemacht? Also ich muss sagen, wir haben uns, ja, wenn man das so sagen kann, intensiv geliebt, wobei meine Freundin eher eine Nebenrolle gespielt hat. Gut, er hat sie auch befriedigt, aber... Also er hat auch mit deiner Freundin geschlafen, richtig? Also die haben den Geschlechtsverkehr ausgeübt oder so nicht? Doch, eigentlich schon. Aber ich muss sagen, dass ich eben halt, ja, also wir zwei Männer waren eben halt mehr unter uns beschäftigt. Habt ihr beide auch miteinander geschlafen? Hattet ihr Analverkehr? Na, ja, auch. Das auch. Und das war deine erste Erfahrung dann in diesem Zusammenhang? Im Gruppensex zusammen. Im Gruppensex, ja. Aber du hattest vorher schon Erfahrungen mit Männern alleine. Ja. Ja. Das ist jetzt ein Jahr ungefähr her, sagst du, ne? Ein gutes Jahr. Ja, so ungefähr. Nun beschreibst du das ja eigentlich recht positiv. Dann könnte man daraus ja schließen, dass der Matthias so den Geschmack daran gefunden hat und immer wieder in solche Clubs geht. Ist das so? Gut, in den Clubs würde ich mal nicht so sagen. Also ich habe eine Beziehung letztens gehabt und da habe ich meinen Partner auch drauf angesprochen, hey, wie wär's denn mal mit einem Dreier und so. Mhm. Und er hat eigentlich recht positiv drauf reagiert und hat gemeint, ja gut, dann lass uns eine Anzeige schalten und so. Und ja, wir hatten vielleicht so zwei, drei Erfahrungen, denn zu dritt gesammelt in dieser Partnerschaft. Und ich muss sagen, mein Gefallen eigentlich am Gruppensex ist es eben halt, man hat Abwechslung beim Sex. Ach, da hat sich dann jemand auf die Anzeige gemeldet? Ja, es haben sich eigentlich viele gemeldet, muss ich dazu sagen. Gut, das hat dir schon gefallen, denn, als dann ein Dritter dazu kam? Ja, natürlich. Warst du denn auch schon mal in der schwulen Szene, in so Saunaclubs? Da kann man ja nur auch gut Orgien feiern. Nein, gehe ich eigentlich nicht so hin, weil es nicht so mein Fall, sag ich mal so. Also, weil so derb möchte ich mich nun doch nicht auf den Präsentierteller stellen. Matthias, nun stell dir mal vor, du bist ganz groß verliebt. Ja. Ja, so richtig volle Kanne. Könntest du dir dann auch vorstellen, dass du dann mit deinem Liebsten auch gleich am Anfang in so eine Gruppensex-Szenerie gehst? Oder meinst du, am Anfang sollte man das nicht machen, wenn man sehr verliebt ist? Ich sehr schwer einzuschätzen. Also ich schätze mal, am Anfang würde ich es vielleicht nicht so machen. Später vielleicht, ja, aber gut, da kommt immer dieser Faktor dazu, wie weit man gehen würde mit der Eifersucht. Also die spielt ja da auf alle Fälle auch eine Rolle. Wie war denn das beim letzten Mal, als du deinen Freund da hattest und du hast gesehen, wie der Freund mit dem anderen, mit dem Dritten rumgemacht hat? Brodelte es da nicht ein bisschen in dir? Ja, natürlich. Also ich war im Prinzip in Anführungsstrichen diese Nebenrolle. Also ich habe mich weiter abseits gesetzt, habe zugeguckt und muss sagen, klar, ich war eifersüchtig, weil ich habe mir so vor Augen gehalten, was hat dieser Mann, was ich nicht habe, was denn meine Freundheit mehr anzieht als mich. So geht's dann unter Umständen. Ja. Aber auf der anderen Seite kann es einen natürlich auch dann anmachen und geil machen. Ne? Ja, na sowieso. Also ich muss sagen, es hat einen ziemlich angeturnt und gut, man ist nachher dann wieder mit ihm so Runde geschlagen, in Anführungsstrichen, und da vergeht aber die Eifersucht ganz schnell wieder, weil man sieht den Spaß vor Augen und nicht, also man hält sich nicht vor Augen, auch hoffentlich fängt mein Freund nicht mit dem denn was an. Weil ja, das ist natürlich dann auch so. Genau. Also man kann sagen, grundsätzlich, dass du gute Erfahrungen damit gemacht hast und dass du der Sache auch positiv gegenüber eingestellt bist und weiter deine Erlebnisse und Erfahrungen suchen wirst diesbezüglich. Auf alle Fälle. Ja, danke ich dir auch für den Anrufen. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Matthias. Ja, tschüss. Noch ein Fax. Timo, 19 Jahre, aus München, schreibt: Hi Domian, cool, dass du wieder da bist. Zum Thema Gruppensex kann ich nur sagen, Leute, macht es. Ich habe die Erfahrung gemacht, schreibt Timo. Wir waren zwei Jungs und zwei Mädels, jeder mit jedem, sogar die Jungs miteinander haben etwas gemacht. Es war der Hammer. Und das nächste Mal laden wir dich, Domian, dazu ein. Smiley, Gruß, Timo. Na, dann bin ich mal gespannt auf die Einladung und das werde ich mir dann mal überlegen, ob ich dann nach München komme. Zu der Gruppensexparty von Timo. Ha, jetzt habe ich zwei Menschen. Das klingt ja schon ganz interessant. Silke 30 und Ralf 36. Erstmal Silke wahrscheinlich, ne? Ja, hallo. Hallo Silke, guten Morgen. Silke. Du hast angerufen zum Thema Gruppensex. Warum? Ja, weil ich habe das Problem mit meinem Mann und also meinen Lebensgefährten und... Das ist der Ralf. Der Ralf, ja. Richtig. Und er möchte gerne, dass wir mal mit noch einem Bärchen. Und ich habe aber da irgendwie Angst davor. Wie lange seid denn ihr beide verheiratet schon? Wir sind nicht verheiratet, das ist ein Lebensgefährter. Oder wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt ein Jahr zusammen. Und der Sex und so zwischen uns klappt auch einwandfrei und das ist das Beste, was ich jemals erlebt habe. Aber eben jetzt mit noch einem Bärchen, da habe ich urste Probleme, aber er wünscht sich das urst. Es ist der Ralf neben dir, ne? Der Ralf ist neben mir. Wir unterhalten uns gleich weiter. Gib ihm da mal einfach rasch rüber. Ich will ihn fragen, warum er das jetzt mit dem Pärchen machen möchte. Gib ihm. Ja, hallo Jo. Hallo Ralf, ich grüße dich. Morgen. Jetzt habe ich gerade von Silke gehört, dass du scharf bist auf ein Pärchen. Ja, genau. Und sie hat mir gerade gesagt, das hast du ja mitgehört, dass der Sex nach ihrem Geschmack super gut ist zwischen euch beiden. Warum möchtest du gerne noch jemanden dritten oder vierten dazu nehmen? Ja, das in meiner Fantasie ist das so drin. Und ich kriege das irgendwie nicht aus meinem Kopf raus. Ja. Hast du schon mal solche Erfahrungen gemacht früher? Eigentlich nicht. Also wäre dann auch die erste Erfahrung. Das wäre die erste Erfahrung, ja. Ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Ne? Bist du denn nicht so ganz zufrieden mit eurer Sexualität, so wie das Silke ist? Also ich bin mit unserer Sexualität sehr zufrieden. Also da kann ich gar nichts gegen sagen. Aber irgendwie so ein Tick fehlt doch, ne? Wenn man so einen Wunsch dann hat. Im Hinterkopf ist da eben das, wirklich das mal auszuprobieren. Und ich weiß jetzt nicht, an was es liegt, aber es also Fantasie. Ist schon, kann man sagen, so die Lust nach so einem zusätzlichen Kick noch da, ne? Wahrscheinlich. Genau, genau. Was sind denn deine Fantasien? Möchtest du eine Frau dazu nehmen, einen Mann oder ein Pärchen? Ein Pärchen. Ja. Und wie weit gehen deine Fantasien? Möchtest du so einen Partnertausch machen? Möchtest du, dass alle jeder mit jedem? Oder was stellst du dir so vor? Na, ich würde schon einen Partnertausch schon machen würden. Das wäre für dich kein Problem, wenn du zusehen müsstest oder würdest? Zusehen würde ich eigentlich nicht gerne. Ja gut, aber du kriegst es ja mit, wenn der andere Mann dann mit Silke hat. Ja, jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwo da stehe und dass meine Freundin jetzt mit jemand anders, dass ich da zugucke, sondern dass man dann zu viert irgendwie dann gemeinsam irgendwas machen. Also das wird dir aber nichts ausmachen, wenn auf dem Bett nebenan, direkt daneben Silke mit dem anderen Mann Sex hätte. Und du würdest aus dem Nebenwinkel sehen, obwohl du auch mit der anderen Frau zugange wärst. Wär nicht so schlimm für dich. Nee, eigentlich nicht, nee. Ja. Würdest du auch mit dem Mann irgendwas machen wollen? Nee. Das nicht? Nee, mit dem Mann nicht. Du hast Silke gerade gesagt, dass sie das gar nicht so gerne möchte, ne? Mhm. Jetzt gib sie mir doch nochmal. Ich möchte sie mal genauer befragen, warum sie das nicht möchte. Mhm. Okay. Okay. Hallo? So, Silke, jetzt wissen wir, wie sich der Ralf das vorstellt, ne? Mhm. Wie das ablaufen soll. Hast du nur Angst davor oder ist es dir eigentlich zuwider? Du möchtest es gar nicht. Also Angst davor habe ich nicht. Was bei mir drin ist, ich würde ja gern mal mit einer Frau. Mhm. Mhm. Aber eben, ich könnte mir nicht vorstellen, dass dann ein Bärchen da ist und ich einen fremden Mann in mir habe, weil ich habe meinen Mann verdammt gerne. Mhm. Also du hast gar kein Interesse daran, letztendlich mit einem anderen Mann Sex zu haben? Absolut nicht, weil absolut ich total nicht glücklich bin. Ja. Auch mit einer anderen Frau, die Fantasie, und wenn ich weggehe, und ich hatte auch schon mal das Erlebnis, dass mich jemand genommen hat, eine Frau. Aha. Und das war verdammt gut. Aha. Also das war ein reales Erlebnis, das hast du schon erlebt. Das habe ich schon erlebt, ja. Und die ist einfach auf mich zugekommen und das tat mir auch verdammt gut. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eben, dass ich ihn eben neben mir sehe mit einer anderen Frau. Weil ich könnte es ja auch nicht. Ich könnte es nur mal sehen, wenn er jetzt einen anderen Mann, das würde mir nicht ausmachen. Mhm. Aber das will er ja nun nicht, hat er kein Interesse daran. Ja, das will er ja nun nicht, aber... Kann man das so krass ausdrücken, dass du sagst, eigentlich ist mir das ein Ekel, die Vorstellung, mit einem anderen Mann zu schlafen? Nein, Ekel nicht, aber ich bin jetzt in der Beziehung und ich bin verdammt glücklich in der Beziehung. Mhm. Und ich möchte die Beziehung auch nicht verlieren, ich habe auch zwei Kinder und das ist das Beste, was mir jemals begegnet ist. Ekel also, nicht, ich habe nicht Ekel vor anderen Männern, das kann ich nicht sagen. Nee. Aber dir steht überhaupt nicht der Sinn danach, ne? Mit einem anderen Mann zu schlafen, in einer solchen Konstellation. Überhaupt nicht, ne? Mit einer Frau ja, aber nicht mit einem Mann. Aber wenn jetzt so Gruppensex, dann bedeutet das ja, es würde ein Bärchen kommen und ich würde mit dem Mann und er mit der Frau. So hat er sich das ja vorgestellt, da hat er mir gerade gesagt, ne? Und da habe ich aber nun schon wieder das Eifersucht in mir. Und das könnte ich eben nicht. Aber wenn, nehmen wir mal an, es käme nur eine Frau dazu. Und die Frau würde dann auch mit deinem Freund, mit dem Ralf, auch was machen. Wärst du dann eifersüchtig, wenn die gleichzeitig mit dir und mit ihm was machen würde, sexuell? Nee, wenn, dann würde ich die Frau von mich haben wollen. Ach, die will sie ganz für dich haben? Ja, aber wenn die dann was von meinem Mann will, weil ich bin ja auch jemand irgendwie und... Aber was soll denn der arme Ralf währenddessen dann machen? Daneben sitzen und zugucken, oder wie? Ja, da könnte sich ja dann einen Mann nehmen. Ach so. Aber der dürfte dann nicht mitmachen, der Ralf, wenn ihr beiden Mädels miteinander Sex hättet. Da dürfte vielleicht zugucken. Ja, dürfte zugucken und daneben sitzen und onanieren. Ja, vielleicht. Daneben sitzen nicht. Das auch nicht? Das ist von Weiden. Wie weit müsste er denn entfernt sitzen? Oh. Aber im Zimmer schon? Vielleicht so ein Spion. Ach so, im Zimmer auch nicht. Nee, das möchte ich dann für mich haben. Das möchtest du für dich haben und das andere Ding ist, dass du einfach eifersüchtig wärst, wenn die Frau mit Ralf dann rummachen würde. Ja, aber absolut. Das könnte ich nicht ertragen. Ich würde es gern machen, aber ich könnte es eben nicht ertragen, wenn er mich dabei sehen würde. Weil das ist ja dann das, was ich mir vorstelle und was ich will und was ich gern habe. Also du hast ja zwei ganz klare Aussagen gesagt. Ganz absolut möchtest du nicht, dass Ralf mit einer anderen Frau was macht, weil du eifersüchtig bist. Und ganz klar und entschieden sagst du hast keine Lust auf einen anderen Mann, weil du so glücklich bist mit Ralf. Richtig. Und das sind ja ganz klare Aussagen. Ne? Da kann man eigentlich gar nicht groß rütteln dran. Ja. Jetzt gib mir mal den Ralf, jetzt will ich dir nochmal sprechen. Okay. So, Ralf. Ja, hallo. Das sind ja nun ganz entschiedene Worte, ne, die wir gerade gehört haben. Ja. Da gibt's ja nichts mehr zu diskutieren eigentlich. Nee, dann werde ich mich wahrscheinlich nach meiner Freundin fügen müssen. Würdest du es denn tolerieren, dass Silke mal mit einer Frau sexuell was macht? Wenn sie es gerne möchte, ich würde es tolerieren, ja. Und könntest aber nicht, dann... Aber nicht als Spion daneben sitzen. Nein, das nicht. Dann würdest du die Tür zumachen und dann sollen die Mädels alleine ihren Spaß haben. Genau. Wobei das natürlich auch attraktiv ist, sowas sich vielleicht dann anzugucken mal, ne? Das wäre vielleicht, ich würde es dann natürlich nicht machen. Aber hier sind die Fronten ja eigentlich ganz klar und hart, ne? Silke sagt, nein, ich will das nicht, definitiv nicht, Punkt, aus. Und du, aber das ist ja eigentlich gar kein so großes Problem, weil du sagst ja auch, dass die Sexualität mit Silke gut ist, sehr gut ist sogar. Ja, sehr gut, ja. Ja, und da muss man ja auch den Partner respektieren, wenn der sagt, ich möchte das nicht, ne? Ich meine, ihr seid ja wirklich auch erst ein Jahr zusammen, Ralf. Das stimmt. Vielleicht ist es, wenn ihr mal 4, 5 Jahre zusammen seid, vielleicht denkt Silke dann auch anders und ihr könnt euch auch vielleicht ein bisschen arrangieren damit. Kann ja sein, ne? Das stimmt. Ich werde die Entscheidung von meiner Freundin respektieren. Also das ist ein Wort, das finde ich sehr richtig. Das ist ein gutes Wort, oder? Absolut ein richtiges Wort, weil es geht um eure Beziehung und um euer Glück, genau, ne? Genau. Und man kann ja so, solche sexuellen Eskapaden sind ja nur gut, wenn alle es wollen. Ne? Genau. Und jeder Spaß dann hat, sonst darf man das nicht machen, auf keinen Fall. Ne? Das stimmt. Du grüßt mir Silke nochmal herzlich. Das mache ich. Und ich wünsche euch beiden alles Liebe und alles Gute. Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Okay. Tschüss, Ralf. Tschüssi. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Katrin, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Katrin. Hallo. Auch schon Erfahrung mit diesem bösen Thema? Ja. Ja, sagt sie. Sehr schöne Erfahrung. Echt? Erzähl. Ja, also eigentlich soll es nur ein ganz normaler Videoabend sein. Mit meiner Freundin, ihrem Freund und meinem Freund. Hm. Und Video gucken war ein bisschen zu langweilig. Und dann hat sich das so ergeben, dass jeder mal über Gruppensex geredet hat. Jeder weiß davon, jeder kennt es, aber noch nie ausprobiert. Mhm. Und die sind alle so in deinem Alter wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Ja. Und ich habe dann mit meinem Freund angefangen zu knutschen und meine Freundin mit ihrem Freund. Da liefen die Videos noch oder waren die schon ausgeschaltet? Die waren schon aus. Also das waren auch harmlose Videos, keine Erotik-Videos oder so? Nee, das waren ganz harmlose. Ja. Und dann hat es sich so ergeben, dass halt jeder an jedem ein bisschen rumgefummelt hat und dann haben wir praktisch Partnertausch gemacht. Wie aufregend. Ja. Sehr aufregend. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Seit 9,5 Monaten. Seit 9,5 Monaten, noch nicht so lange. Ja. 9,5 Monate. Und die anderen Pärchen, wie lange sind die zusammen? Die sind auch so 9, 10 Monate. Die sind ein bisschen länger zusammen. So, jetzt gab es den Partnertausch. Hast du mitbekommen, wie dein Freund mit deiner Freundin geschlafen hat? Ja. Sex hatte? Ja. Knallharten Sex hatten? Ja. So mehr oder weniger? Ja, mehr oder weniger. Ich hatte ja auch knallharten Sex. Du, ja, hast du auch. Was geht denn da in einem vor? Was ist denn dir vor, als du das so mitbekommen hast? Immer so im Augenwinkel. Du warst ja selbst beschäftigt, wie du sagst. Ja, also ich bin ein bisschen eifersüchtig und also mein Freund gar nicht und ja, meine Freundin ist auch mehr, also viel mehr eifersüchtig als ich und also da denkt man gar nicht dran, dass man ist so mit sich und dem anderen beschäftigt und... Also die Eifersucht schlug da nicht durch in dem Moment? Nee. Da schlug dann eher die Erregung durch und das Aufregende, dass es was ganz Neues ist? Ja. Kann das sein, dass die Mädels da eher eifersüchtig sind in solchen Situationen als Männer? Also bei uns schon, ja. Jetzt haben wir ja gerade schon immer wieder das Thema Bisexualität angeschnitten. Und da wurde gesagt in den anderen Gesprächen, dass die Mädchen eher schon mal ein bisschen miteinander schnackeln und kuscheln, als denn die Jungs. Wie war denn das bei euch? Also bis jetzt hat sich noch nichts ergeben. Also klar, wir küssen uns auch mal auf den Mund und berühren uns mal zärtlich, aber es ist bis jetzt noch nichts gelaufen. Also ich meine auch in dieser Situation, von der du gerade erzählt hast, da ist nur Partnertausch gelaufen und das war es dann. Ja, genau. Hat sich das denn nochmal wiederholt seitdem? Also letzte Woche, Samstag, ja. Aha. Und es ist eigentlich immer wieder aufregend und immer wieder schön. Also zweimal bisher? Sechsmal. Sechsmal schon? Ja. Wow. Wow. Ja. Geht es denn so kontinuierlich härter zu? Ist man schon freizügiger und lässt eher so die Sau raus oder ist man immer noch vorsichtig? Nee, geht doch schon ein bisschen härter zu als das erste Mal, ja. Und es läuft dann immer so ab, dass ihr erst miteinander, also jedes Pärchen für sich, und dann gibt es Partnertausch, oder wie? Es geht auch gleich von Anfang an mal mit dem anderen gleich los und ja. Ja. Hm? Und habt ihr auch diverse Spielchen schon mit eingebaut, die ihr da so praktiziert? Ja. Erzähl mal. Uns ist das jetzt brennend. Chip-Poker und so kleine Spielchen dann. Aha. Chip-Poker ist ja zum Ausziehen, ne? Ja, dass man sich dann nacheinander auszieht, was das Ganze ja sehr spannend macht. Ja. Wie lange dauert denn so eine Orgie bei euch? Also Samstagabend, Sonntagmorgen. Echt, die ganze Nacht? Ja, kann passieren, dass die ganze Nacht durchdauert, ja. Und du bist ja erst 17, ich vermute mal, dass du noch zu Hause wohnst, ne? Nein. Nein, hast eine eigene Wohnung? Ja. Dann geht's ja, man kann es ja schlecht im Kinderzimmer machen zu Hause. Ja. bisschen schlechter. Wie arrangierst, war es bei dir in der Wohnung? Ja. Ja, wie arrangierst du das? Brennen dann Kerzen, läuft sanfte Musik oder wie macht ihr das? Ja, also das erste Mal lief halt Video und danach war es halt langweilig und dann trifft man sich dann doch, ja, sagt man ja, samstags und nach Zeit. Und ja, dann wird erstmal gekocht und gegessen und dann geht's ab ins Schlafzimmer. Ist das jetzt schon so ein eingespieltes Ritual, dass man weiß, es läuft darauf hinaus oder redet man ganz offen darüber? Komm, wir treffen uns Samstag zum Sex. Redet man, sagt man das so? Also man sagt nicht so direkt, ja komm, Samstag ficken oder so, ja. Ja, so nur auch nicht, aber. Ja, nee, aber man sagt halt, also kommst rüber und bringst deinen Freund mit und. Und dann klingelt's bei den anderen schon, ne? Genau. Katrin will wieder denken. Ja. Genau. Wie ist es denn so mit, man könnte auch noch schöne Sachen machen, man könnte auch zusammen erstmal baden. Hast du eine Badewanne? Ja, aber leider nur eine kleine. Ach so, na gut, dann ist das ein bisschen schwierig. Oder ja. So Massagespiele oder. Ja, es gibt doch tausend Sachen. Ja. Das macht ja auch. Ja, so Öl. Ach ja. Ja, genau so. Ja. Wie ist es denn mit dem Thema Verhütung? Da haben wir gar nicht drüber geredet. Und Kondome und sowas. Ja, also nur Kondome. Nur Kondome. Sex. Ja. Ja. Hat denn bei dir jetzt im Laufe der Zeit, du sagst, es ist sechsmal passiert, ist die Eifersucht größer geworden? Nee. Ich denke mal, das nimmt von Mal zu Mal ab, weil man sich dann doch mehr vertraut und. Redet ihr hinterher, wenn ihr dann wieder bei Sinnen seid, wenn alles vorbei ist, redet ihr auch du mit deiner Freundin darüber, du mit deinem Freund, mal so ganz sachlich? Ja. Das schon? Ja, das schon. Und wie stehen die dazu? Also, es gibt bis jetzt nichts Negatives, nur Positives und ja, die Freundschaft ist auch besser geworden seitdem, denke ich mal. Also, so eine Gefahr bestünde ja auch, dass die Freundschaften dadurch komplizierter werden oder gar, ja, vielleicht kaputt gehen sogar. Das siehst du aber gar nicht. Nee. Gar nicht. Das ist eigentlich eine tolle Sache so, und so funktioniert es gut. Ja. Sechsmal ist es passiert. Ich gehe davon aus, so wie du jetzt davon schwärmst, dass es noch weiter passieren wird. Ich hoffe. Du hoffst es. Was wäre denn noch eine Steigerung? Was könnte denn noch Tolles passieren? Was wäre denn so für dich noch sehr, sehr aufregend? Was würdest du gerne in dieser Gruppe noch machen? Ja, fällt mir jetzt gar nicht spontan ein, aber ich hoffe mal, dass es bleibt, wie es ist. Und würdest du denn gerne so eine Erfahrung auch mit der Frau, mit der Freundin auch mal machen, sexuell? Ja, später, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, dass wir jetzt im Moment nicht so. Da reicht mir das, was ich jetzt habe. Na wunderbar. Also dann soll es erstmal so weitergehen. Ihr habt euch da, ihr vier wunderbar arrangiert. Ja. Und habt euer Späßchen dabei, ne? Ja. Und dann kann ich mir demnächst immer vorstellen, wenn ich Samstagabend alleine zu Hause sitze, was Katrin und ihre Freunde so treiben. Ne? In ihrer kleinen Wohnung, wo sie eine kleine Badewanne nur hat. Genau. Dann habe ich blühende Fantasien demnächst. Ja. Grüß die anderen herzlich von mir, Katrin. Mach ich. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 53 Sekunden, eine mini kurze Pause. Unser Thema heute Nacht heißt Gruppensex. Hier ist Radio 1 Live und das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und ich möchte mich mit euch unterhalten, wie ihr Erfahrungen im Gruppensex gemacht habt. Wie waren diese Erfahrungen? Würdet ihr es nochmal machen? Was vermisst ihr daran? War es vielleicht auch eine schlechte Erfahrung und ihr sagt, nein, das ist absolut nicht mein Ding, ich möchte es nicht nochmal machen. Telefonnummer, wenn ihr mit mir reden wollt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 567 8110, jetzt bin ich verbunden, 20 Jahre alt ist sie und sie heißt Tamara. Hallo. Hallo. Hallo Tamara. Hallo. Du bist auch eine gruppensexerfahrene junge Frau? Ja. Ja. Erzähl uns, erzähl. Also, und zwar hatte ich eine dreijährige Beziehung, also ganz normale Beziehung, wie man es ganz normal kennt. Und dann habe ich eine Freundin von mir kennengelernt und die ist halt bi-veranlagt. Und bei mir ist es halt so, dass ich halt, ich stehe halt mehr auf den Frauenkörper wie jetzt auf den Männerkörper. Und dann, wenn wir weggegangen sind oder so ein Disco-Wochenende, dann haben wir immer bis die Leute provoziert und haben uns gegenseitig geküsst. Und dann haben wir das halt mal, dann hat sie hat da schon auch schon Erfahrungen gehabt mit Gruppensex und hat gesagt, dass es ganz toll wäre und so. Und sie hat sich auch super mit meinem Freund verstanden. Mhm. Aber sie waren, also mein Freund war nicht scharf auf sie und sie auch nicht auf meinen Freund. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, weil sie hat immer darüber geredet und immer die Gedanken daran, sie hat mir so viel erzählt, dass mich das auch selber irgendwie dann scharf gemacht hat. Mhm. Dann habe ich mit meinem Freund darüber geredet und der war dann erstmal auch ganz verdutzt, dass ich sowas von ihm verlange, weil wir eigentlich immer ganz normale Beziehungen hatten. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du das möchtest, dann können wir das versuchen. Dann, und dann macht er das mal so mit. Ja, hat er gesagt, macht er mal so mit. Aber ich habe da schon gewusst, so, dass er nicht auf meine Freundin, dass dann keine Gefühle dann sind. Und dann also ist es dazu gekommen. Meine Freundin hat ihm voraus auch noch zu mir gesagt, wir können das machen, aber du musst dann wirklich deine Gefühle dann schon runterschrauben, hat sie dann gesagt. War denn deine Freundin ein bisschen erotisch interessiert an deinem Freund oder auch nicht so? Nee, ich denke eher an mir. An dir, so. Dann ist es passiert. Ja. Die Voraussetzungen waren ja nicht so ideal, ne? Die beiden waren nicht interessiert aneinander. Wie ist es denn dann abgelaufen? Ah, nee, also es war, also meine Freundin meint ja eh, das spielt ja dann nur im Moment, wenn man halt geil ist, dann macht man das. Das spielt ja auch das gar nicht so eine Rolle, ob man an dem anderen interessiert ist oder nicht. Und es hat sich dann halt so ergeben und dann habe ich dann halt gleich gemerkt am Anfang, als sie dann ihn gestreichelt hat oder ihn oral befriedigt hat, dass ich dann eifersüchtig geworden bin. Aber in dem Moment, dann wollte ich das auch irgendwie nicht kaputt machen, weil meine Freundin auch gesagt, ja, wenn du das willst, dann musst du dir schon gut überlegen. Wie war das denn dann in dem Moment, als deine Freundin dich angefasst hat und mit dir was gemacht hat? Du hattest ja noch keine Erfahrung. Wie fandst du das denn? Ja, das fand ich schön. Das fandst du schön? Ja, und als beide mich angefasst haben, fand ich auch schön. Ah, da hast du dich richtig schön verwöhnt lassen. Von einer Frau, von einem Mann. Also du warst die Königin. Ja, aber als es dann so war, dass ich und mein Freund sie angefasst haben, oder er sie alleine, da habe ich schon gemerkt, dass ich dann ganz eifersüchtig bin. Ist die ganze Sache denn in ein schönes Gefühl geendet, oder eher hast du dann gesagt, hast du es abgebrochen, hast du gesagt, ich hab keine Lust mehr? Ne, es war dann halt so, dass ich konnte mich dann nicht so hingeben, wie wenn ich jetzt alleine mit meinem Freund gewesen wäre. Er hat es auch dann gemerkt. Ja. Und wenn wo er mit ihr geschlafen hat, hat er mich auch immer so angeguckt und dann habe ich schon gemerkt, ich habe jetzt in dem Moment auch dann nicht gewusst, soll ich jetzt beide machen, soll ich aufhören? Also eher verkrampft warst du drauf. Ja, ne? Es war ganz schlimm. Wie lange ist denn das her? Bitte? Wie lange ist denn das her jetzt eigentlich? Das ist jetzt 3 Wochen her. Ach, die ganze Zeit auch ganz frisch noch. Ja. Yeah. Wie ist denn jetzt die Situation und die Stimmung zwischen dir und deiner Freundin und dir und deinem Freund im Moment? Also ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht vor 4 Tagen. Aber nicht deshalb? Doch. Doch? Ja. Warum? Ich konnte ihn einfach nicht mehr angucken. Oder warum? Was ich wollte nicht mehr, dass er mich berührt, wenn er bei mir war und er wollte mit mir schlafen. Ich konnte ihn einfach nicht mehr angucken. Nur weil er mit deiner Freundin Sex hatte? Aber du wolltest das, du hast ihn noch quasi dazu gedrängt, das zu machen. Ja. Und dann machst du mit ihm Schluss, weil du dich daran erinnert fühlst, an die Situation? Ja. Ja, das ist aber ein bisschen crazy, du. Ja, ich weiß. Der Gedanke daran, zu dritt Sex zu haben oder zu viert oder so, das macht mich schon an, aber das ist dann, mein eigener Freund, das war dann schon ein bisschen. Aber hast du denn deinen Freund sehr lieb gehabt? Ja. Du warst ja 3 Jahre mit ihm zusammen. Ja. Und dann machst du Schluss? Ja. Weil er in dieser Konstellation mit einem anderen Mädel gepennt hat, obwohl du das sogar wolltest. Ja, er hat auch zu mir gesagt, das war doch nur für den Moment, er hat doch keine Gefühle und so, das war doch nur ein Spiel, er hat immer gesagt, es war ein Spiel. Das kann ich gar nicht glauben. Ist da nicht noch irgendwas anders? War das nicht nur so der I-Punkt auf darauf? Nee, vor allem. Aber das bringt man doch nicht übers Herz, wenn man jemanden wirklich sehr lieb hat, dass man ihn deswegen, das ist doch eine Lappalie eigentlich, dass man deshalb jemanden verlässt, mit dem man 3 Jahre zusammen war. Ich konnte dann nicht mehr, dass er mich anfasst oder so, ich konnte es dann nicht mehr. So, wie lange seid ihr jetzt getrennt? 4 Tage. Und wie geht es dir damit? Ich weiß nicht, ob es mir schlechter geht, wenn ich mit ihm zusammen bin, ob es mir schlechter geht, wenn ich von ihm getrennt bin. Bist du denn, wie ist das Verhältnis zu deiner Freundin? Ja, also wir telefonieren, also ist jetzt 3 Wochen her, also wir telefonieren noch und wir haben uns auch letztes Wochenende getroffen. Es geht. Ich hab auch mit ihr kann ich auch anders drüber reden. Ich habe zu ihr halt auch gesagt, dass ich da eifersüchtig war und habe mit ihr darüber geredet. Aber sie hat dann auch gesagt, so ich habe für deinen Freund auch keine Gefühle. Ja, das wäre auch klar dann. Oder könntest du dir auch vorstellen, jetzt mit deiner Freundin eine Beziehung aufzubauen? Nee, das also nicht. Also so eine Frau lieben oder sowas könnte ich auf gar keinen Fall. Also dich macht das erotisch ein bisschen an, aber lieben, ja. Liebe ist da nicht drin. Ja. Ich krieg's immer noch nicht in den Kopf und komme darüber hinweg, Tamara, dass du deinen Freund deshalb verlassen hast. Doch, ich jetzt im Nachhinein denke ich, nee, hätte ich es lieber nicht gemacht. Nee, gut, das sind 4 Tage her, man kann doch sicher noch einiges wieder hinbiegen, oder? Ja, das, ich brauche jetzt erstmal, ich habe auch zu ihm gesagt, weil er hat auch gesagt, du kannst die 3 Jahre nicht einfach wegschmeißen. Ich habe auch gesagt, ich brauche jetzt erstmal zur Zeit, um das alles zu verdauen. Aber sag mal, ist er nicht irre wütend, wenn ich dein Freund wäre, ne? Ja. Hätte ich einen Hals auf dich. Erst zwängst du mich dahin zu dieser Sexgeschichte. Ja. Und dann setzt du mich vor die Tür, weil ich es gemacht habe. Ja. Das denke ich mir auch, weil ich habe ihn ja noch überredet. Er hat ja gesagt, willst du es wirklich? So, nicht? ja. Ist er denn nicht tierisch wütend auf dich? Doch, ganz. Er kann es nicht verstehen. Er sagt, du wolltest es doch und so. Du hast mir doch den Flo eingesetzt, du wolltest es doch. Deswegen sagte ich auch gerade, ist nicht vielleicht doch irgendetwas im Hintergrund, was? Nee. Gar nichts. Mm-mm. Also ich denke, so wenn ich dann, wo wir den Sex hatten und ich so die Gefühle ein bisschen runtergeschraubt habe, war es dann schon schön von zwei verwöhnt zu werden. Aber... Also wenn Gruppensex, dann wirklich nur ohne Gefühle. Ja klar, das ist auch sehr, sehr verständlich, dass man das in einer Beziehung vielleicht nicht tun sollte, wenn man die Beziehung gefährdet oder zerstört. Ja, aber ich hätte es auch nie gedacht, dass ich so eifersüchtig bin oder werde. Weil mein Freund und meine Freundin haben sich immer gut verstanden, wenn wir Wochenende weggegangen sind, haben wir zu dritt in einem Bett übernachtet oder... Gut, Tamar, soll ich dir nur was sagen. Wenn du deinen Freund wirklich so lieb gehabt hast oder irgendwie... Hast du ihn eigentlich immer noch so lieb? Ja... Ja, also ich denke schon an ihn, ich vermisse ihn auch ganz arg, aber irgendwie, das war jetzt alles so zu viel für mich. So, pass mal auf, wenn du den wirklich noch lieb hast, dann bitte ich dich wirklich sehr, sehr, sehr tief in dich jetzt mal zu gehen die nächsten Tage und dir dieses Mal vor Augen zu führen, was da vorgegangen ist. Deshalb wirft man keine Liebe weg, was da passiert ist. Dass du da ein bisschen mehr Ordnung in deine Gefühle bringst. Oder du forschst vielleicht doch noch ein bisschen nach, ob da noch irgendetwas anderes ist, was dich zur Trennung bewogen hat. Sollte es wirklich nur das sein, ist das völlig idiotisch, Tamara. Ja, das weiß ich auch. So wirft man keine guten Menschen weg. Ich weiß, aber wenn er war bei mir und dann wollte er mit mir schlafen und ich konnte, ich habe meine Augen... Man kann ja vielleicht einmal eine Pause machen und sagen, pass auf, lass uns mal im Moment nicht miteinander schlafen, das ist mir noch so in Erinnerung. Aber so einen radikalen Schnitt gleich zu machen, geh mal noch mal ein bisschen ins Gericht mit dir, streng ins Gericht. Möchte ich dir eigentlich nur so sagen. Aber die Geschichte ist insofern interessant, die du erzählt hast, dass man wirklich vorsichtig sein muss. Wenn man so in so einer Beziehung ist und hundertprozentig nicht davon überzeugt ist, sollte man es vielleicht auch nicht machen. Ja, das würde ich, ja. Ja, würdest du auch sagen. Geh bitte sehr in dich, liebe Tamara. Ich hoffe, dass sich die Sache doch noch mal einrenkt, das Ganze. Ja. Von Herzen. Alles Gute. Gut, danke schön. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich Christina. Und Christina ist 67 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christina. Du bist eine erfahrene Frau. Ja, ich habe vor 22 Jahren diese Erfahrung mit Gruppensex, wenn man so sagen will, gemacht. Ja. Und zwar, ich hatte damals einen Freund, diese Freundschaft bestand schon über ein gutes Jahr ungefähr, und war mit dem Freund in Urlaub. Und ein guter Bekannter von ihm, der hat zur selben Zeit dort eine Kur gemacht. Das war in Bad Bramstedt. Und wir haben uns abends getroffen und saßen in einem Lokal, haben ein bisschen was getrunken, haben gegessen. Ja, dann machte das Lokal zu und dann wollten wir noch nicht auseinandergehen und sind dann ins Hotel zurückgegangen, ins Zimmer, und haben gesagt, ach, wir trinken noch was und haben was getrunken. Und ja, dann ergab sich plötzlich, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Das ist immer die Frage, ne? Wie ergibt sich das dann so? Ja, wie ergibt sich das? Also, ja, einer muss ja den ersten Schritt machen, ne? Ja, Mensch, Domian, es ist schwer zu sagen. Also irgendjemand sagte dann, Mensch, wir sind müde und gehen mal schlafen. Es waren zwei Betten da und einer, also der Freund jetzt von, der Bekannte von meinem Freund, also mein Freund ist Klaus und der Bekannte ist Bernd. Also Bernd meinte, er sei jetzt müde und Klaus sagt, ja, willst du denn in dein Zimmer gehen? Du bist im Kurhotel, du kommst doch gar nicht mehr rein und Schlüssel und so. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann abends nach 11 kommt. Und ach, wir haben zwei Betten hier und wir gehen in ein Bett und du gehst ins andere Bett. Wie aufregend. Ja, und gut, wir haben uns im Bad fertig gemacht und sind ins Bett gegangen und dann lagen wir im Bett und ja, plötzlich wollte dann doch keiner schlafen. Ne? Mhm, ja. Und ja, Klaus und ich, wir einer griff nach dem anderen und der Bernd griff dann auch mal rüber und ja, so hat sich das ergeben. Und dann hast du dich von zwei Männern schön verwöhnen lassen? Habe ich gemacht, ja. Und wie war's? Wunderschön. Wunderschön? Ja. Und zwar, es waren 10 Tage, die wir noch hatten. Ach. Und diese 10 Tage haben wir also gemeinsam verbracht, Tag und Nacht. Ach, es war nicht nur die eine Nacht. Nein, nein, nein. Weil sowas kann ja schon mal passieren. Und dann macht man am anderen Morgen auf und man ist peinlich und berührt und redet nicht mehr drüber, ne? Und sagt I und so. So, ja, genau. 10 Tage habt ihr eine Dreierbeziehung quasi gelebt. Ja, genau. Und mit viel Sex. Ja, fast jede Nacht. Fast jede Nacht, tabulos. Absolut. Ja. Es war wunderschön. Und wir sind am Tage unterwegs gewesen, haben Ausflüge gemacht und natürlich in so einem kleinen Kurort wird dann langsam getuschelt, so nach ein paar Tagen. Ja, das glaube ich, ja. Die drei sind immer zusammen und so. Ja. Und jedenfalls haben wir dann nachher so in der Gegend ausgestreut. Also Klaus ist mein Freund und Bernd ist mein Bruder. Achso, dann waren die Leute beruhigt. Und dann dann waren die Leute so ein bisschen beruhigt. Und dann sind wir natürlich auch sehr vorsichtig gewesen, weil wir dann abends. Der hat also keine Nacht in seinem Kurhotel verbracht, sondern hat sich dann fortgeschlichen und war dann morgens nach Möglichkeit so um 6 rum, wenn dann aufgemacht wurde, war er dann wieder zu Hause bei sich. Sag mal, Christina, ja, das ist ja nun auch, du sagst, du hast das damals vor 22 Jahren zum ersten Mal gemacht, da warst du 45, ja, ne? Ja, genau, 45. Ja, warst du da in den ersten, ich sag mal so, in den ersten Minuten oder in der ersten Stunde, ist man da auch nicht doch auch sehr gehemmt, da so sich gehen zu lassen und sich zu öffnen? Weißt du, Domian, das gehe ich eigentlich nicht. Mhm. Also ich jedenfalls, ich kann jetzt nur von mir reden. Ne? Mhm. Es hatte auch dieses ganze Erlebnis, hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Beziehung mit Klaus gehabt. Mhm. Wir waren danach noch ein gutes Jahr zusammen, das ging dann irgendwann auseinander. Das hatte aber damit überhaupt nichts zu tun. Du hast dich nicht verliebt in den anderen, in den Bernd? Nein, überhaupt nicht. Was für eine Beziehung hatten die Männer denn eigentlich so miteinander? Die Männer haben gar nichts miteinander gehabt. Mhm. Die Männer hatten nichts miteinander. Mhm. Also keiner von denen hat da Anstalten gemacht, nein, gar nichts. Und da war auch keine Eifersucht dann von deinem Freund gegenüber dem anderen Mann? Nein, also das war, da muss ich sagen, das fällt mir jetzt, wo du es sagst, fällt mir das so ein. Also als der Bernd dann so nach mir so gegriffen hat und so, da habe ich dann im Moment gedacht, na, aber es kam nichts, es kam nichts. Also Bernd war der andere Mann, der Fremdere, ne? War der, ja, sozusagen. Klaus war dein Partner in der Zeit. Partner, ja. Ich stell mir das vor, du liegst dann da so in der Mitte und wirst dann gestreichelt und verwöhnt von den beiden Männern. Ja. Das ist schon sonderbar, ne? Dass der andere Mann, also dein Hauptfreund, dann nicht irgendwie so auf Revierkampf aus ist, ne? Und dachte, nee, hier darfst du jetzt nicht mein Mädchen anpacken, ne? Ja, das war, also so einen Gedanken hatte ich zuerst, aber da kam gar nichts. Er fand es also ganz toll sogar. Würdest du sagen, dass das die spektakulärste sexuelle Erfahrung deines Lebens war, die du da gemacht hast? Also ja, ich würde schon sagen ja, weil es auch bei diesem einmal geblieben ist. Mhm. Es hat, also das hat es nie wieder gegeben. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren verheiratet. Ich war vorher auch schon verheiratet, nur zu der Zeit war ich also solo. Ne? Mhm. Also nicht verheiratet, sondern nur mit meinem Freund Klaus zusammen. Mhm. Ne? Und bin jetzt also seit über 20 Jahren verheiratet und mein jetziger Mann würde auch, der hätte dafür kein Verständnis. Ich habe aber auch kein Bedürfnis danach. Ja, das war dann ausgelebt, es war einmal und es war toll und dann war es auch gut. Ja, ich würde es nennen, ja. Wie kam das denn eigentlich damals, dass nach den 10 Tagen, dass ihr dann später, als ihr dann wieder zu Hause wart, euch nicht nochmal getroffen habt? Wir haben uns nochmal gesehen und zwar auf einer, heute sagt man Party, auf einem Treffen von mehreren und so. Also was mein Freund hatte, ein paar Leute eingeladen und da war unter anderem der Bernd auch dabei. Und seine Frau war mit dabei, er war ja verheiratet, ach so, der Bernd. Ach so. Und seine Frau war mit dabei und die habe ich da erst überhaupt kennengelernt. Mhm. Und da war gar nichts, wir haben uns nett unterhalten Und ja, wie nur ganz normale Leute, das wurde nicht nochmal aufgewärmt, das Thema in irgendeiner Form. Und das war denn euer Geheimnis letztendlich, euer Dreiergeheimnis? Ja, vielleicht ja. Ja, so könnte man es nennen, ja. Was war denn so, also rückblickend für dich auch, wenn du jetzt an die erotisch-sexuelle Situation denkst, dass du von zwei Männern verwöhnt worden bist, was war für dich das schönste Gefühl dabei? Oder das Erregendste, sagen wir es ruhig irgendwo, sagen wir es ruhig auch so. Ja, was war das Schönste? Ja, weißt du. Oder sagen wir es ganz platt, es ist ja nicht platt. Auch das, was war das Geilste für dich daran? Ja, das war es für mich, also von zwei Männern begehrt zu werden. Mhm. Haben die beiden auch gleichzeitig mit dir geschlafen? Ja. Das ja. Mhm. Ja, ja. Also praktisch, wenn du so willst, zu dritt in einem Bett. Mhm. Ja. Und, ich meinte jetzt, dass, ob sie gleichzeitig den Geschlechtsverkehr auch vollzogen haben. Ja, mit dir das ja einer, der andere lag daneben und dann der andere und... Verstehe, ja. Ja. Ja. Ne? Also rundherum dieses Begehrt zu werden und rundherum diese große Erotik und ja, Sexualität zu haben. Also das Ganze drum und dran und dann auch selbst, ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst, dass die Leute anfingen zu tuscheln rundherum. Mhm. Ja, also selbst das fand ich toll. Ja, hast du das deinem jetzigen Partner eigentlich mal gebeichtet? Oh nein. Julian, es ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Ich kann hier anonym bleiben. Ja. Und mich hat keiner nach dem Nachnamen gefragt und nichts. Und hoffentlich erkennt dich jetzt keiner an der Stimme. Das glaube ich nicht. Nee, nein, wollen wir mal nicht hoffen. Ach nein, das glaube ich nicht. Nein. Es ist ja auch nichts Schlimmes eigentlich. Es ist 20 Jahre her und alle haben ihren Spaß gehabt. Und ja, das wollte ich meinen. Nein, und außerdem, ich bin, damals habe ich von, also da, wo ich jetzt lebe, von meinem damaligen Punkt, wo ich damals gelebt habe, sind wir hier über 300 Kilometer entfernt. Ach so, dann ist es ja mal. Und ich, ja, und ich lebe jetzt schon seit 12 Jahren hier. Ja. Und nein, und... Also, dann ist es für mich eine große Ehre, dass ich es zum ersten Mal erfahren habe, dass wir es erfahren haben hier, dass du hier angerufen hast. Das finde ich sehr nett. Das war auch eine sehr schöne Geschichte. Ja, vor allen Dingen ist es so, dass ich all die also so negative Erfahrungen darüber machen. Ich habe ja fast nur negative Erfahrungen jetzt bei dir gehört hier, bis auf eine. Ja. Mit diesen zwei Pärchen da, die sich da also sehr glücklich fühlen. Ja, genau. In der Situation. Genau. Aber da muss ich sagen, man soll das einfach nur dann machen, wenn wenn alle einverstanden genau, sind. Genau, das ist die Regel. Die oberste Regel ist das. Ja, und nicht, dass einer den anderen zwingt. Und genau. So, das geht auch nicht gut. Ne? Und also ich, wie gesagt, für mich waren es 10 wunderschöne Tage und es war eins mit meiner wirklich ganz, ganz tollen Erlebnisse in meinem Leben. Und ja, ich also das war eigentlich das, was ich dazu beitrage. Das ist sehr nett von dir. Schön, dass du durchgekommen bist. Liebe Christina, alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Dir wünsche ich auch alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Alex, 25 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Alex. Und eine Jasmin ist auch noch im Zimmer, die ist 18 Jahre alt. Ja, das ist richtig. Hallo. Alex, erzähl mal. Eine Geschichte muss ich sagen, das hat auch durch Stripwalker angefangen in einem Bekanntenkreis. Wie hat es angefangen? Durch Stripwalker. Ach so, Stripwalker, ja. Und das waren... ehemaliger Arbeitskollege von mir mit seiner Freundin. Ja, das müssen wir mal erklären, was das ist. Also man dreht so und da, wo es stehen bleibt, muss derjenige immer ein Kleidungsstück ausziehen. Ne? So kenne ich das. Nein, nicht Flaschen drehen. Dann erklär es uns. Strip-Poker, also hast Karten und dann spielst du normal. Ach so, Poker. Ach so. Und dann ziehst du ein Klamottenstück aus. Wie gut, dass ich nochmal gefragt habe. So, und das hat man so mal nachts gespielt und irgendwann kam man dann mal zu, dass wir dann gesagt haben, okay, ist in Ordnung. Wer nackt ist, ist nackt und dann gehen wir mal gemeinsam ins Bett und schlafen miteinander. Und aber jeder mit dem gleichen Partner. Also mit demselben, mit dem eigenen Partner? Ja, mit dem eigenen Partner. Ja. So, und Anfang Juni hat es sich dann begeben, dass wir dann zu dritt mit der Freundin meines ehemaligen Arbeitskollegen an der Nordsee gefahren sind und wollten eigentlich so ein paar Tage zelten. Und Jasmin wusste auch, dass die Abneigung zu der Bekannten nicht weit ist. Sehr, sehr schön ausgedrückt, dass die Abneigung nicht so groß ist, deinerseits zu dieser Frau. Ja, genau richtig. Und ja, dann kam der Samstagabend im dunklen Zelt dazu, dass wir dann nochmal versucht haben, dieses Kartenspiel zu spielen. Es ist aber nicht ganz weit ausgespielt worden und es kam trotzdem dazu, dass ich mit Jasmin und mit dieser Sonja geschlafen habe. Mhm. So, und wie war das für dich? Im ersten Moment schön. Mhm. Ich habe also mit der Kanten angefangen, bin da auch zum Orgasmus gekommen, bin dann zu Jasmin rüber. Mhm. Und es war eigentlich schön in dem Moment, aber im Nachhinein hatte ich schon Zweifel, ob das alles so richtig gewesen wäre. War es richtig? Oder richtig ist. War es richtig? Für mich eigentlich nicht. Warum? Weil ich gegenüber Jasmin die Zweifel hatte. Das heißt, du hast ein schlechtes Gewissen gegenüber Jasmin? Ja. Ja. Ja. Also wir sind jetzt ein Jahr und drei Monate zusammen. Ja. Und wir haben eigentlich auch keine großen Probleme. Sag mal, das in diesem Zelt ist einmal passiert, ne? Einmal. Einmal, während der Reise. Ja. Und diese Reise war jetzt in diesem Sommer. In diesem Sommer. Ist ja Jasmin neben dir. Gib mir doch mal die Jasmin. Fragen Sie doch selbst. Einen Moment. Mhm. Hallo. Hallo Jasmin. Hi. So, die Geschichte kenne ich jetzt. Die kennst du ja nun selbst auch zu Genüge. Ja. Wie hast du das denn da empfunden in dem Zelt, als Alex dann plötzlich anfing mit der anderen Frau, Sonja, glaube ich, ne, hat er gesagt? Ja, genau. Zu schlafen und auch mit dir. Wie hast du das empfunden? Einerseits ein bisschen komisch und auf der anderen Seite, na, ich weiß es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Also ihr habt das nicht vorher besprochen, ne? Nein. Und euch er hat es quasi dann so in die Gänge gesetzt, ne? Hat damit angefangen. Ja. Du hast immer mitgemacht. Ja. Mhm. Wie ist denn jetzt das Gefühl im Nachhinein? Findest du nicht gut, dass er das gemacht hat? Jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr. Mhm. Ich bin ihm da auch nicht böse drum, das habe ich ihm auch schon gesagt. Also ist schon sowas da wie Eifersucht und ein bisschen... Aversion? Ja, in Eifersucht eigentlich nicht. Sondern was macht denn dein Missbehagen so aus, dein Unwohlsein? So richtig? Ja, er hatte schon vorher immer von ihr, ja, schwärmen vielleicht nicht so, aber schon immer von ihr geredet. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das wäre nur ein Spaß. Mhm. So. Aber dann eben der Samstag. Mhm. Naja, und jetzt weiß ich nicht, wenn er denn da vielleicht nochmal dahin fährt, weiß ich nun mal nicht, ob es denn nochmal passiert. Ach so. Aber ich habe dann, glaube ich, so viel Vertrauen zu ihm, dass ich denke, dass es nicht nochmal passiert. Also du konntest im Klartext mit dieser Frau gar nicht so großartig anfangen. Nö. Du magst ja auch nicht sehr. Also Kontakt haben wir noch mit ihr. Ja, aber es ist nicht so deine große beste Freundin geworden. Nö, nicht wirklich. Wäre es vielleicht anders gewesen, wenn du dieses Mädel auch nett gefunden hättest? Wenn da vielleicht ein anderer Draht auch gewesen wäre zwischen dir und der Frau? Also vielleicht eine festere Bindung, dann vielleicht ja. Mhm. War es für dich währenddessen sogar ein bisschen abstoßend auch mal? Nein. Das nicht? Nein. Die Sache ist aber jetzt so eingetütet, dass es nicht Probleme in eure Beziehung hineingetragen hat. Also von meiner Seite nicht. Von deiner Seite nicht. Du sagst... Es ist passiert und ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Ja, das ist doch eine klare Aussage und du möchtest das auch in der Konstellation nicht nochmal machen. Ne? Nein. Nee. Gut, Jasmin, dann gib mir den Alex doch bitte nochmal. Ja, okay. Tschüss. Ja? Ja, Alex, das ist doch eine klare Sache, ne? Wie sie sich jetzt geäußert hat und formuliert hat, die Jasmin. Ja, klare Sache. Aber? Es war richtig, aber ich sag mal, wir haben uns am Donnerstag ein bisschen gezofft. Mhm. Da gab es so ein paar Entscheidungen zu treffen. Also ich sag mal, ich habe das Ganze noch nicht vergessen. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, warum sie das zugelassen hat. Na gut, warum, aber... Ja, aber warum sie dann nicht in dem Moment gesagt hat, denk mal an unsere Beziehung, vielleicht geht da doch was kaputt, wie man auch vorhin schon gehört hat. Aber du hast sie ja auch quasi überrumpelt, ne? Ja. Er kam da erschöpft an und liegt im Zelt, spielt ein bisschen Poker und dann legst du plötzlich los und vernascht die beiden. Ja. Da war sie wahrscheinlich auch ganz, ganz baff und platt und hat sich gar nicht so sehr wehren können, vielleicht in dem Moment. Ja, das weiß ich nicht. Da habe ich dann Donnerstag drum gefragt, wieso und da hat sie auch keine eigene Meinung zu, deswegen. Nee. Ich würde jetzt auch die Vergangenheit sein lassen. Sie hat ja gerade gesagt, es ist nun mal passiert, aber quasi schwamm drüber und sie hofft, dass du ihr treu bleibst. Natürlich. So, und das ist wichtig. Jetzt würde ich nach vorne gucken und nicht zu sehr in der Vergangenheit rumwühlen. Ist nun mal halt passiert, aber sie hat sie ja quasi vergeben, wie sie es gerade gesagt hat. Ja. Ne? Das ist das Wichtigste. Machen wir. Na gut. Alex, alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unser Gruppensex hier heute Abend, heute Nacht im Radio, im Fernsehen. In der Technik war Michael Wiesmann. Morgen Nacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir wieder eine freie Themennacht. Und freie Themennacht heißt ja, dass ihr euch hier bei mir melden könnt und wir uns unterhalten über alles Mögliche und Unmögliche, über all das, was euch bewegt oder was euch interessiert. Ihr könnt uns wie immer auch jetzt nach der Sommerpause immer ab 0 Uhr schon anrufen. Da sind wir erreichbar unter der bekannten Nummer hier 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Um 1 sind wir morgen wieder da. Sind wir hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und freue mich auf morgen. Ciao.